and I knew my future wife lived another life, and that I'd go across the land and across the sea, where she'd be somewhere there, I didn't know where, and that she'd be dressed in red, which to me said, here I am. Don't know just why, but I knew from the start we were born to be, but then born far apart. And I knew the girl next door would have to wait for the other guy in the other house on the other side, 'cause I'd be gone again, off again to see if she was in love or alone, at work or at home is where she'd be. Turned every door and I saw every face. Knew you were here, didn't know the right place. And I knew Sunday Service, das gerade eben war Robert Forster, der Gründer der legendären Go-Betweens, einer Band aus Brisbane, Australien, hat vor kurzem mit Songs to Play eine neue Solo-Platte veröffentlicht. Die sind sehr rar geworden bei ihm, von daher immer ein richtiger Aufschrei in der Fangemeinde, wenn das passiert. Und klar, die Musik da drauf, qualitativ sehr hochwertig und sehr gut gemacht, das Ganze. Eben gerade hörten wir All I Knew von Robert Forster. Es gibt noch andere alte Helden heute in der Sendung, zum Beispiel Tracy Thorn, die mit viel Solo-Musik heute zu hören sein wird. Dann gibt es ein bisschen Hip-Hop-Rap-Affines mit Roots Maneuver. Martin Courtney ist dabei, Mitglied von Real Estate, außerdem Musik von Neon Indian, dann Mercury Rev und auch die Sleaford Mods sind heute mit von der Party. Hier kommt was Tanzbares mit Chick, Chick, Chick. Yeah, all you riders. Der Song All You Writers von Chick Chick Chick, die Band mit den vier Ausrufezeichen, wurde früher mit dem Etikett Dance Punk versehen. Das waren so alle Bands, die so ein bisschen sich an den Sound von den großartigen Gang of Four oder auch ESG heranwagten mit basslastigen, tanzbarem Zeug sozusagen. Neben Chick Chick Chick gehörten auch dazu Radio 4, The Rapture, LCD Sound System und viele, viele andere. Dance Punk. Ja, den Punk haben sie inzwischen abgelegt. Vom Dance ist ganz viel übrig geblieben beim neuesten Album As If. Sehr tanzbare, sehr, tolle Platte, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. War auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Dazu mehr nochmal nachzulesen, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de. Weiter geht's mit John Grant, der vorher den SARS mit dabei. Inzwischen hat er seine dritte Platte veröffentlicht, sein drittes Solo-Album. Great Tickles, Black Pressure heißt die. Ich finde sie etwas verstörend. Hier kommt der Herr mit seinem Song Voodoo Doll. Das war John Grant. Das dritte Album von ihm trägt den Titel Grey Tickles, Black Pressure. Der Musiker aus Denver hier mit einer, wie ich finde, sehr verstörenden Platte. Da gibt es echt komische Keyboard-Songs drauf zu hören, die gar nicht so meine Sache sind. Er hat zwei Gastsängerinnen eingeladen bei jeweils einem Song. Einmal ist Amanda Palmer dabei und einmal auch Tracy Thorn. Tracy Thorn, die große Künstlerin aus England, ehemals Mitglied von den Marine Girls und auch von Everything But The Girl, hat auch gerade eine neue Platte veröffentlicht mit altem Zeugs drauf. Die nennt sich Solo, Songs and Collaborations, Musik aus dem Jahren 82 bis 2015. Hier ein ganz alter Song von ihr, Tracy Thorn mit Plain Sailing. Meetings arranged, they say never work out. I say we've proved them wrong without doubt. what we said. I never could have guessed what lay ahead as I ran towards you up the stairs. Little voice in my ear cried, beware. Short time it took me to fall, pretending that my heart still lay elsewhere, when in truth I had long ceased to care. For one I thought I'd never replace, till in my heart you left him no space. You say you wonder what was it I saw. I say, oh, I don't recall anymore. My first impressions have been left behind, placed now by feelings of more lasting kind. Sure that you know, but you never can tell. When I think I understand you so well, shakes me that you were a constant surprise. Oh, so you appear in my eyes. Tempting to think now it will all be plain sailing, old enough now to know there's no such thing. Tracy Thorn macht seit 1982 Musik, damals zuerst mit den Marine Girls, drei Damen, die sehr einflussreich waren, vor allen Dingen amerikanische Lo-Fi-Indie-Bands beeinflusst hat, wie Beat Happening oder auch Unrest, die sehr sich an die Marine Girls angelehnt haben, teilweise auch Songs gecovert haben von ihrer damaligen Band. Dann hat sie weitergemacht mit Everything But The Girl, eine Band, die dann den Jazz für sich entdeckt hat und auch wegweisend war für diese Art von Musik Anfang der 80er Jahre. Und sie stand solo immer ein bisschen im Schatten ihrer Bands mit ihren Soloalben. Der Song gerade eben Plain Sailing von ihrem Debüt-Soloalbum A Distant Shore erschien 82. Und sie hat auch viel kollaboriert mit diversen Leuten, ja auch gerade eben mit John Grant, den wir eben hörten, vorher mit seinem Voodoo Doll. Und sie hat auf ihrer Platte hier Solo Songs and Collaborations halt nur Musik drauf, die sie nicht mit Band aufgenommen hat, also Solo-Sachen oder halt wo sie selbst als Gastsängerin war oder auch wo sie selbst Leute gecovert hat, wie zum Beispiel hier Goodbye Joe. Das Original kommt von The Monochrome Set, hier die Version von Tracy Thorn. Walking to the big screen, oh, and he looks so good in Technicolor. Kissing him in your dreams, oh, and you know Paul Newman's that much duller than him. And you know it's true, it's a sin when he sees you goodbye. Goodbye. Goodbye. Watching him from the back row, oh, and in bed he looks so wonderful, sucking chocolate and Pepsi float. Coming close to the big town, oh, and he sounds so is making you laugh. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Joe. Das war im Original von den Monochrome Set. Hier die Coverversion von Tracy Thorn, auch irgendwann aufgenommen Anfang der 80er Jahre und auch vertreten natürlich auf dieser Compilation Solo Songs and Collaborations. Ja, kollaboriert hat sie, also nicht nur gecovert, sie hatte ja nicht nur ältere Songs, sondern auch neuere Künstler gecovert in ihrer Karriere. Steven Merritt zum Beispiel, auch Sufjan Stevens. Von beiden gibt es ja Coverversionen drauf auf diesem Doppelalbum. Aber sie hat auch viel kollaboriert. Ganz früh schon mit Style Counselor, wo sie von Paul Weller auf deren Debütalbum eingeladen. Damals der Titel Café Bleu, The Paris Match, hat sie mitgesungen. Sie wurde natürlich von Massive Attack zu Protection eingeladen. So ein Song Mitte der 90er, das ein bisschen Drum and Bass lastig war und da auch mal so ein bisschen wegbereitend für die ganze Szene damals, aber auch ganz großartig ihr Gastbeitrag zu Venceremos, ein Song von Working Week mit Tracy Thorn in den Vocals dabei, den männlichen Part mit Robert Wyatt und dann noch die spanischsprachige Stimme von Claudia Figuera. Großartiger Song, Venceremos, hier von Working Week mit Tracy Thorn. Que despierta, deseo que brilla como el orgullo de crear una nación que respira de ciudades a campos, de hogar en hogar, la vida en suspenso, un respiro fragante de calor y amistad, durmiendo como amantes, compañeros encubiertos, lograremos un gran final, no nos moverán sabiendo que vamos a go. So it goes. there for the taking, Santiago to Rio, the moment is waiting, lost will be found, the name got a laugh, vultures gathered hard, the laws that do not, love has found passion in the sense of awakening, desire that shines like the pride in creating, nation is breathing, cities and farmlands, bedrooms and boardrooms, alive in suspension, a breath that is scented, the warmth and the friendship, we sleep in his love, his company, yes, and cover, we tread a great land, so we'll move, my friend, into safer life, now Tracy Thorn hier im Duett mit Ben Watt und auch Claudio Figueroa mit dabei. Venceremos, ein Song von Working Week. Working Week damals so ein loses Kollektiv von Musikerinnen und Musikern, vor allen Dingen mit Simon Booth, Larry Stebbins und Bosco D'Oliveira, die sich immer unterschiedliche Leute eingeladen haben für ihre Songs, für ihre Projekte. Und hier, wie gesagt, Tracy Thorn mit dabei. Der Song vertreten auf der Compilation Tracy Thorn Solo Songs and Collaborations, Musik zwischen 2015 und 1982, also über 30 Jahre Musikkarriere hier für die große Sängerin aus ja, weiß gar nicht, in London kommt sie, glaube ich. Bin ich nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall aus der Ecke dort. Und ganz ehrlich, das ist natürlich kein Best-of. Da müssten ganz viele frühe Everything But The Girl und natürlich alle beiden Marine Girls Platten mit drauf. Wer die nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Die sind unheimlich großartig gemacht damals. Wir bleiben ein bisschen beim Jazz und machen weiter mit Kamasi Washington, einem Saxophonisten aus L.A., der gerade mit The Epic eine ziemlich epische Platte veröffentlicht hat auf 3 CDs. Gibt es hier richtig großen Jazz im ganzen Stile der Tradition von John Coltrane. Hier kommt Kamasi Washington mit Rerun. the sun through the clouds, shining on the cobblestones. I wade through the crowd, lost in my thoughts. Am I the only lonely boy to ever walk in Central Park? Central Park. Sun through the clouds. shining on the cobblestones, away through the crowd, lost in my thoughts. Am I the only lonely boy to ever walk in Central Park? Natürlich immer noch den Sunday Service, und das gerade eben waren nochmal so alte Helden, und zwar Mercury Rev. Die Band kommt aus der Ecke von New York, also dem Bundesstaat New York, aus Buffalo. Wurde gegründet Ende der 80er Jahre, musste dann 10 Jahre warten bis zu ihrem Durchbruch, Deserters Songs. Damit kamen sie dann ganz groß raus. Ja, und sie haben eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel The Light in You. Aber aufgepasst, Mercury Rev sind nicht mehr Mercury Rev, denn die Band nur noch zu zweit unterwegs. Und zwar Jonathan Donahue, der Sänger, zusammen mit Grasshopper. Ja, und der wichtigste Mann eigentlich, Dave Friedman, kennt man auch als Produzent von diversen Bands, Flaming Lips unter anderem, der ist nicht mehr dabei. Aber jetzt endgültig sich verabschiedet hat oder aber einfach keine Zeit hatte, weil er so viel im Business steckt, das weiß ich nicht. Aber die neue Platte ist schon eine ziemlich große Enttäuschung. Die Sounds darauf alle sehr kaleidoskopisch zusammengesetzt, aber dann so, dass es nicht wirklich passt und nicht wirklich gut klingt. Eigentlich schade, weil die Band natürlich großartiges Potenzial hat. Und ja, noch umso mehr schade, weil diese 8. Platte hier, The Light in You, darauf mussten die Fans doch glatt 7 Jahre warten. So lange ist es her, dass die letzte Mercury Rev Platte veröffentlicht wurde. Eben hörten wir die Band mit dem Song Central Park East. Hier nochmal Mercury Rev mit Autumn's in the Air. Not yet to pass, my reflection in the stream, made of mirrored glass, I feel the hourglass fill with memories of sand. They pour into my heart what once was in my hand, and the wind begins to trail the many lives I've tried to paint, brushing back the tears across the canvas of my face. Autumn's in the air, as parts of me erase, one by one they disappear, like bicycles left chained. Yeah, autumn's in the air, and much to my surprise, a world I thought was black and white turns to watercolor sky. Autumn's in the air, the sun is in my eyes, I guess this must be what it's like to be in Beetle George's mind. every now and then, when no one else is round, I find myself among the leaves, falling on the ground. Autumn's in the air, the sun is on the rise, and now the color of the trees is the color of my eyes. Autumn's in the Air. Das waren Mercury Rev, der Song vom neuesten Album The Light in You. Kontrastprogramm gibt's hier jetzt mit den Sleaford Mods und No One's Bothered. Bothered. Das waren die Sleaford Mods, zwei Angry Young Men aus Nottingham. Jason Williamson und der Andrew Robert Lindsay Fern heißen die beiden und haben gerade im Sommer mit der Key Markets eine ziemlich großartige Platte rausgebracht, die ja irgendwie erinnert an so eine Mischung aus The Street und The Fall. Also viel mit englischem Akzent, viel Rumgemotze auf der Bühne. Und wer die live sehen möchte, der hat, glaube ich, ein richtiges Punk-Konzert dann vor sich. Hab ich noch nie gesehen, aber viel von gehört von Leuten, die sie gesehen haben. Und das soll ziemlich großartig sein. Die Sleaford Mods. Die nächsten drei Herren nennen sich Red, Gold, Green, haben vor kurzem ihre zweite Platte LP2 veröffentlicht, machen elektronische Musik. Hier kommen sie mit Must a Lie. On the flow, nigga, I've been making beats since Netscape. Last year, all my freaking dreams came true. Believe on his neck, yeah, I thought that I would kill him. Never really thought about the problems that I deal with. Now I'm getting caught, yeah, I'm all up in my feelings. Niggas in the pen every year like tradition. Could I write a song that would keep him out of prison? You don't understand, well, this is my position. I wanna make it big so I really make a difference. I ain't building churches, but I am on a mission. Sick and tired of working, cause I am just too gifted. Am I just a fool for the dreams in my mind? Waking in the bedroom, singing it's a lie. Just like a missile. Green, RDGLDGRN, abgekürzt von ihrem Album Red Gold Green, LP2, der Song Just a Lie. Die Band zu dritt kommt aus Virginia und ja, jetzt war das Album hier gerade eben veröffentlicht. Marbert Rosell oder Rozell, wie man das aussprechen möchte, sind eine Band aus dem Osten, in Leipzig inzwischen ansässig. Ja, wie kommt dieser Name zustande? Die beiden Produzenten heißen Marcel Aue und Robert Krause. Marcel und Robert, wenn man da mal die Silben etwas verdreht, kommt man auf Marbert Rosell. Und ja, ihr neues Album trägt den Titel In the Beginning und darauf gibt es feins Elektropop zu hören. Hier ihr Song Always on Mind. It's 7 past 9, early daylight. Step around the corner, I smoke. I don't know my name, maybe my friends do. It feels right. So right, empty pockets make me walk through this morning upside down. There is nothing for me to lose. I fall down, down, down. 7 past 9, early day.